ihr anfangen? Gibt es irgendwelche Fragen oder Wünsche, was ihr lernen möchten oder möchtet? Dann ich kann mich auf die Wünsche richten. Wir haben letztes Mal über die vier Brahma-Viharas gesprochen und ein bisschen mit Mitgefühl und auch etwas über Metta gesagt. Soll ich weiter das so mehr detailliert erklären und wie man das in Praxis umsetzt, oder wollen wir was anderes, oder gibt es irgendwelche Fragen, was Sie fragen möchten, damit wir besser diesen Prozess von Meditation verstehen? Wie ich erklärt habe, in der Mahayana-Tradition und besonders jetzt, Ilona war heute dabei auch. Ich lehre den Traktat über Erwachung des Glaubens in Mahayana, was ich ins Tschechisch übersetzt habe. Und das ist rein nicht dualistische Meditation. Nicht dualistische Meditation eigentlich. Man benutzt nur das Objekt dazu, dass man von dem Objekt los wird, und man meditiert nur und ausschließlich auf Geist, das eigentlich kein Objekt in sich trägt. Die Objekte dann erscheinen nur in dem Geist, und wenn man davon bewusst wird, dann hat man Zugang zu nicht-dualistischer Auffassung von Meditation. Wir wissen sollen, was man lernt, normalerweise Vipassana und diese Methoden, die auf unmittelbare Betrachtung von Vergänglichkeit, von durch Objekte, die man dann, Objekte der Weisheit, die man erst sich damit familiär machen muss, dann man sie betrachtet im Prozess von Vergänglichkeit. Dadurch kommt man dann durch richtige Unterscheidung zu Klarheit. Aber hier in nicht-dualistischer Meditation kommt man zu Klarheit eben durch Nicht-Unterscheidung. Das ist der Unterschied. Jetzt, die vier Brahma-Viharas sind sehr besondere Objekte in Meditation mit den Objekten, indem sie und mit unmessliche Dimension verbunden sind. Und der unmessliche Dimension gehört nicht zu einem Objekt, sondern gehört zu dem Geist. Ja? Deswegen diese acht Brahma-Viharas sind auch sehr gute Methoden für Verständnis von nicht-dualistischer Weisheit. Und wie ich erklärt habe, ich glaube, letztes Mal oder vorletztes Mal, dann normalerweise Objekt von den Brahma-Viharas oder der unmäßigen Geist, deswegen heißen sie auch die Unmäßigen, die Abramanas oder Appamanas in Palis, indem sie mit einem Objekt verbunden sind, das man nicht in Geiste, man hat keine Maßnahmen in Geiste, um das Objekt zu sozusagen verdauen. Man muss in unmaßliche und Dimension, das sich nicht maßen lässt, hinein. Und diese Dimension gehört nur dem eigentlich dem nicht unterscheidenden Geist, nicht dem unterscheidenden Geist. Deswegen die Brahma-Viharas sind eigentlich ziemlich, obwohl sie immer noch mit Objekt verbunden sind, die sind sehr gut als Einstieg in nicht-dualistische Meditation, in dem die meisten von uns haben Interesse dafür, deswegen sie wollen lernen Dzogchen mit Dolpo Tulku, der sehr erfahrene Lehrer ist und hat sehr gute Bildung bekommen von besten Lehrern in dieser Disziplin von Dzogchen. Das ist auch Disziplin von nicht-dualistischer Wahrnehmung. Und in Theravada-Tradition, diese Brahma-Viharas oder unmessliche Verweilungen des Geistes sind sozusagen Einstieg nicht zu direkter Erfahrung von nicht-dualistischer Geist, aber Methode, Einstieg für Methode, für Verständnis von nicht-dualistischem Geist. Dann, indem wir so kleine Gruppe sind und wir haben gemeinsame Interesse, gibt es irgendwelche Fragen, bevor ich anfange, es weiter zu erklären, Ja, oder? der Wolfgang hat eine Frage in den Chat geschrieben, ob nicht-dualistische Meditation, kann man das mit Dzogchen gleichsetzen? Ja, Dzogchen ist die Methode, in nicht-dualistische Meditation einzusteigen. Aber am Anfang auch, indem wir nicht sehr vertraut sind mit Shamatha. Shamatha ist Voraussetzung für Einstieg in nicht-dualistische Meditation. Und in der tibetanischen Tradition dann auch in Dzogchen, wie ich es gelernt habe, in Golden Temple, wo Dolpo Tulku auch gelernt hat, von Penno Rinpoche, der Lehrer von Dolpo Tulku. Dann man meditiert über die Strahlen der Sonne, und in der strahlenden Sonne dann erscheinen die Farben von Regenbogen und die Bindus, die Drops oder die Tropfen, wie man das heißt. Und man konzentriert sich allmählich auf die Tropfen und dann erscheinen verschiedene Formen. Und dann allmählich man versteht, dass alle Formen sind Illusionen. Und so kommt man eigentlich zu nicht-dualistischer Meditation. So habe ich das gelernt. Damit man so lernt, braucht man auch, wie üblich in diese tantrische Lineage, braucht man auch Wong oder Einweihung. Das war also, um das zu lernen, wie man über die Strahlen der Sonne meditiert und so, braucht man auch eine Einweihung. Und obwohl ich von der Einweihung kaum was mitgekriegt habe, weil das alles war auf Tibetanisch. Aber das ist die Tradition, auf jeden Fall. Dzogchen ist eine Transmission von Lehren, genauso wie Zen. Ich habe mehr Erfahrung in Zen. In Zen auch, als ich Zen in Japan gelernt habe, erst rezitiert man jeden Tag zu jeder Zeremonie die Transmission von Buddha über Bodhidharma und alle mögliche Lehrer in China und Japan bis zu dem jetzigen Lehre, mit der man lernt. Und diese Transmission ist sehr wichtig in diese. Weil in nicht-dualistischer Meditation, wenn man nicht besonders begabt ist und nicht sehr intelligent ist, man kann sich alle möglichen Vorstellungen machen, was es ist und was es nicht ist, aber meistern ist vollkommen falsch. In der Zeit von Buddha natürlich waren die Menschen viel talentierter als wir sind, indem sie sehr streng geübt haben, nicht so wie wir heute üben, aber sie haben sehr, sehr streng geübt. Deswegen, Buddha konnte nur sehr für die gut geschulten Schüler, er konnte nur die wesentlichen Sachen erklären und gleich waren sie dabei. Auch die nicht-dualistische Meditation, die Leute waren sehr vertraut mit Shamatha und konnten sich gleich in Geist versenken, ohne Hilfe von irgendwelchen Objekten. Und das ist auch die Meditation. Jetzt lehre ich für die tschechische Gruppe am Dienstag und für die indonesische Gruppe am Sonntag. Und früher habe ich in China gelernt, diesen Traktat über Entstehung von Vertrauen in Mahayana. Und das ist auch Einstieg in eine nicht-dualistische Meditation. Man erst arbeitet mit philosophischen Erklärungen und mit Shamatha. Das ist dann Voraussetzung. Und dann einfach, man arbeitet so, dass man nicht zulässt, dass ein Objekt im Geiste erscheint. Und wenn ein Objekt erscheint, ist man gleich bewusst, dass es ein illusorisches Objekt ist. Dass es sozusagen nicht draußen von dem Geist ist, aber dass es von dem Geist selbst erzeugt ist durch seine Kontinuität. Und die Kontinuität von verschiedenen Wesen sind anderes, deswegen wir alle sehen die Welt bisschen anderes. Now, wir sind jetzt, wir sind Menschen, deswegen und sogar wir sind geboren in Zentraleuropa, haben wir sehr gemeinsame Kultur, obwohl die Sprache anderes ist, die Kultur ist sehr ähnlich. Deswegen ist es nicht so schwer, die Unterschiede zu verstehen. Aber die Leute in ganz andere Kulturkreis, die aufgewachsen sind und geboren und gebildet, die Bildung haben in diesem Kulturkreis bekommen, dann die denken ganz anderes. Und das sind auch Menschen. Und nicht zu sprechen von den Tieren und von den Göttern und von den allen verschiedenen Wesen, die hungrigen Geister und so weiter, die alle haben ganz andere Vorstellungen von was ist und was nicht ist. Jetzt in die nicht-dualistische Meditation, alle Vorstellungen, was ist und was nicht ist, ist eigentlich nur und bloß die illusorische Vorstellungen des Geistes. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Nichts nach der Madhyamika-Lehre oder sogar nach nicht-dualistischer Lehre, auch in Chittamatrata-Verständnis, nichts wahrlich existiert. Und auch nichts wahrlich nicht existiert. Was wir wahrnehmen, ist sozusagen die Schaffung von unserem Geist selbst. So wir leben sozusagen im Traum. Aber wenn wir wach sind aus dem Traum, wir wissen, das, was wir gesehen haben, waren Illusionen. Aber im täglichen Leben, wir sind nicht bewusst davon. Deswegen wir identifizieren mit dem, was der Geist schafft. Wenn der Geist heute, habe ich erklärt, für die indonesische Gruppe, Ilone war dabei, wenn der Geist sich bewegt, das ist schon in der nicht-dualistischen Auffassung, es ist schon sozusagen, ist ein Ausdruck für Nichtwissen. Nichtwissen in Sanskrit heißt, wir haben keine Wissenschaft. Avidya. Vidya heißt Wissenschaft. Und wahre Wissenschaft des Geistes ist was? Wissensklarheit. Das ist Wissenschaft des Geistes. Wenn wir Wissensklarheit haben, dass die Objekte, mit denen wir verbunden sind, sind auch Erzeugnis des Geistes selbst, dass sie nicht in der Wahrheit existieren, wie sie uns erscheinen, dann sind wir dabei. Aber das heißt nicht, dass wir nicht machen, was wir machen. Wir machen nicht gut. Das Gegenteil ist wahr. Wir machen umso besser. Um zu wissen, dass wir gehen. Wir brauchen nicht zu denken, dass wir gehen. Wir sind bewusst von gehen. Und wir sind auch bewusst gleich von der Umgebung, in der wir gehen und auf was wir aufpassen sollen. Und wenn wir lernen, wenn wir Kinder sind und lernen zu gehen, dann es ist sehr peinlich. Genauso, wenn wir das erste Mal am Anfang lernen, Auto zu fahren. Wir sind sehr gespannt und sehr stressig. Aber dann, wenn wir 20 Jahre, 30 Jahre fahren, wir sind überhaupt nicht stressig. Es wird überhaupt nicht stressig. Wir können gleichzeitig auch reden. Wir können gleichzeitig die schöne Landschaft genießen. Und wir brauchen nicht irgendwie mit Stress, mit Anstrengung diese Autofahren im Geiste machen. Es kommt sozusagen automatisch, indem wir daran gewöhnt sind. Genauso, wenn wir auf diese Wissensklarheit gewöhnt sind, dann, wenn der Geist sich bewegt, wir wissen gleich, dass es ist Erzeugnis von der Kontinuität des Geistes, die dann mit Zuneigung, Abneigung verbunden ist. Und wir nehmen das nicht ernst. Und das heißt nicht, dass wir nicht sehr gut machen können, was wir machen, die essen, gehen, liegen und arbeiten und so weiter. Wir können das umso besser machen, indem wir sozusagen anstrengungslos uns konzentrieren und sind einfach dabei. Und so, das ist, wie diese nicht-dualistische Einstellung zur Meditation hilft uns von Anfang an, nicht nur über die Welt, das heißt Nirvana zu erreichen, als etwas, was verschieden ist von der Welt, aber die nicht-dualistische Auffassung ist, dass Nirvana und die Welt, sie sind nicht gleich, aber auch nicht verschieden. Und das ist genauso mit allen anderen Sachen. Alle anderen Sachen sind nur die Sachen, in denen sie in Beziehung zu Wahrnehmung kommen. Und alles, was in Beziehung, in Wahrnehmung erscheint, ist nicht die wahre Wahrheit, aber ist schon diese Produkt von Kontinuität des Geistes. Deswegen erscheint uns etwas als wahr, weil wir schon gewöhnt sind, es als wahr zu betrachten. Aber es ist überhaupt nicht so, wie es erscheint. Indem wir nicht davon bewusst sind, dann was entsteht. Indem wir uns völlig an diese Kontinuität verlassen, und das ist Kontinuität für unsere Zuneigung und Abneigung, dann auf natürliche Weise kommt was heißt Graha in Sanskrit? Graha heißt anhaften. Und wenn wir anhaften nicht an Realität, aber wir anhaften als unsere Konzepte von Realität. Und auf Grundlage von diesen Konzepten von Realität, wir dann schaffen verschiedene Karmas, gute Karmas, schlechte Karmas. Und dadurch sind wir dann an Karmas gebunden, in guten Sinne oder in schlechten Sinn. Aber die Freiheit in diese nicht-dualistische Verständnis kommt von Natur des Geistes, das nicht dualistisch ist. Und das soll immer im Geiste als Objekt von Wissensklarheit eingeführt werden, und diese Wissensklarheit soll immer tiefer und tiefer erlebt werden. Und das ist auch Prinzip von Dzogchen, das ist auch Prinzip von Mahamudra, das ist auch Prinzip von Zen eigentlich, die alle zu tun haben, nur diese Kultur, Hintergrund ist anderes, aber die sprechen alle von der selbe Praxis und Praxis von Vertiefung von Wissensklarheit. Und diese Wissensklarheit beruht auf nicht-dualistische, nicht unterscheidende Geist. In Theravada-Lehre, wie ich das gelernt habe, die Wissensklarheit beruht auf differenzierenden Geist, nicht auf nicht differenzierenden Geist. Aber wenn Sie richtig Buddhismus studieren haben, die ganze Mahayana-Lehre ist basiert auf die Pragya-Paramita, die Vollkommenheit von Weisheit. Vollkommenheit von Weisheit heißt große Weisheit. Große Weisheit ist nicht unterscheidende Weisheit. Und nach der Mahayana-Lehre auch ein Arahat unbedingt auch ein Ström-Eintritt zu schaffen. Man braucht unbedingt diese nicht unterscheidende Weisheit, sonst kann man überhaupt nicht sich von diesem Prozess von Anhaftung befreien. Und Anhaftung ist immer Anhaftung an Konzepte, die durch Karma eigentlich geschaffen sind. Indem wir andere Konzepte haben, wir haben andere Karma. Indem wir ähnliche Konzepte haben, wir haben ähnliche Karma. Aber die Konzepte sind nicht Realität. Die Konzepte einfließen in sich, in nicht-dualistisches Wissen, einfließen in sich schon Tendenz zu anzuhaften. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ja, haben Sie mitgekriegt? Alle nicken. So, diese vier Brahma-Viharas oder unmessliche Verweilungen des Geistes, die sind sozusagen in dem Objekt alle Wesen. Man kann nicht im Geiste so fassen, so wie Objekt von Einatmen und Ausatmen, diese Anapananimitta oder Farbe, mit der man arbeitet, die Kasinas oder andere Objekte, die Meditation über Unreinheit oder Meditation über die vier Elemente, das ich jetzt in Nepal unterrichten werde. Alle diese Meditationen sind mit bestimmter Vorstellung von einem Objekt verbunden, die auf richtige Unterscheidung basiert ist. Aber in nicht-dualistischer Meditation, Unterscheidung ist natürlich nötig. Ohne Unterscheidung, wir können nicht leben. Aber richtige Unterscheidung ist nur und bloß ein Mittel zu Nicht-Unterscheiden. Und Nicht-Unterscheiden ist das, was den Geist befreit. Die Freiheit des Geistes beruht sich nicht auf richtige Unterscheidung, sondern an Nicht-Unterscheidung. Das ist Mahayana. In Theravada, wenn wir studieren, es wird immer auf die Praxis ist immer auf richtige Unterscheidung basiert. Bis zu Ende. Wenn man schon Stromeintritt geschafft hat und dafür braucht man gute Training, dann immer weiter, man beruht sich auf richtige Unterscheidung. Was ist richtige Unterscheidung? Alles, was entsteht, auch vergeht und alles, was vergeht, man soll nicht daran haften. Aber die wahre Natur des Geistes, das Grundlage ist für nicht-dualistische Meditation, mit Praxis von Wissensklarheit über die wahre Natur des Geistes, das nicht entsteht und nicht vergeht, dann auch das ist sozusagen nur scheinbare Realisierung. Es ist noch nicht die wahre Realisierung, die immer alle Anhaftung und alle Tendenz anzuhaften an Unterscheidung, obwohl es richtige Unterscheidung ist, transzendiert. Deswegen ist so Studium, wie der Dalai Lama immer betont und auch die meisten tibetanische Lama, bevor sie in Meditation gehen, sie besonders heutige Tage, wo Anwesenheit von völlig realisierten Yogis ist sehr rar, sehr schwer zu finden. Man muss sehr klare Verständnis von was heißt richtige Wahrnehmung, was heißt begrenzte Wahrnehmung, was heißt sehr begrenzte Wahrnehmung, was heißt durchgedrehte Wahrnehmung. Man muss davon vollkommen bewusst sein, bevor man eigentlich in Meditation geht. Deswegen das Studium ist sehr wichtig. Auch wenn man Tantra lernt, das Studium ist sehr wichtig. Weil sonst hat man falsche Vorstellungen von was ist Unterschied zwischen zwischen begrenzten Wahrnehmung und unbegrenzten Wahrnehmung. Was der Unterschied ist, wird man nicht im Klaren. Und unbegrenzte Wahrnehmung in nicht-dualistischer Meditation, deswegen lernt man Dialektik sowie der Dolpo Tulku jahrelang gelernt hat. Die Realität ist so, dass es nicht ist, nicht existiert und aber auch nicht existiert. Das ist die Mitte. Man soll sich nicht, warum wir binden uns an die Realität? Weil wir uns binden war Wahrnehmung. Wenn wir uns binden an Wahrnehmung, automatisch, wir binden uns auch an Empfindung, Gefühle. Und bedingte Entstehung ist immer, die Empfindungen sind in der Mitte. Traditionelle Erklärung von bedingten Entstehung ist, in früheren Leben gab es Nichtwissen und Wille-Formationen, Samskaras. Jetzt sind wir geboren mit dem unterscheidenden Geist durch diese Ignoranz und Schaffung von Wille-Formationen in früheren Leben. Deswegen, wenn wir in Mutterleib sind, dann entwickelt sich Nama Rupa, Geist und Objekte des Geistes, dann die sechs innere Sinnen und sechs äußeren Objekte. Und dann dadurch dann auch Berührung und durch Berührung dann Empfindung. Empfindung ist in der Mitte. Aber Empfindung ist nach der Wahrnehmung. Wenn die Wahrnehmung ist nicht richtig, die Empfindung wird immer mit entweder mit Zuneigung oder Abneigung und mit Anhaften verbunden. Das kann man nicht vermeiden. Deswegen, um Wahrnehmung zu verstehen, muss man den Geist verstehen. Und der Geist zu verstehen ist in nicht-dualistischer Meditation, dass die wahre Dharma und von der wahre Dharma ist diese wahre Natur des Geistes. Und wahre da Natur des Geistes sich nicht bewegt. Deswegen wird es verglichen mit Spiegel oder mit leeren Raum, indem man aber leere Raum und Spiegel, die leben nicht. Aber Geist ist das Leben. Das Leben kommt mit dem Geist. Wenn im Körper ist kein Geist, dann wir leben nicht einfach. Indem wir jetzt leben, das heißt, dass unsere in dem Körper ist Geist. Wenn der Geist da ist, erste Aufgabe des Geistes ist Wahrnehmung. Wenn die Wahrnehmung durchgedreht ist, dann die Gefühle sind durchgedreht. Wenn die Gefühle sind durchgedreht, die Empfindungen sind durchgedreht, dann was ist Resultat? der Leiden. In der Tat, diese Lehre von Buddha ist sehr, sehr praktisch. Deswegen, Studium ist so wichtig, damit man die Wahrnehmung versteht. Und Wahrnehmung in Theravada, in sozusagen richtige Unterscheidung, Einstellung zu Vipassana, was Theravada ist. Die wahre Wahrnehmung ist objektiv, das ist Vergänglichkeit, Leiden von Vergänglichkeit. Die Ichlosigkeit von Vergänglichkeit, damit man anfängt und damit alles endet. Indem man das verstanden hat, dann hat man verstanden Ichlosigkeit. Und wenn man Ichlosigkeit verstanden hat, hat man verstanden Nirvana. Aber so einfach ist es nicht, weil solange man sich an Unterscheidung richtet und nur mit Unterscheidung arbeitet, dann man die man sozusagen hat der man verlässt sich an den Geist, das trennt. Wenn man verlässt sich an den Geist, das trennt, sieht man nicht das Ganze. Und wenn man nicht das Ganze sieht, dann ist es in diese nicht-dualistische Tradition nicht volle Erleuchtung, sondern nur Teilerleuchtung. Was in Mahayana Lehre, so Lotus Sutra und so weiter, ist sozusagen nur ein Schritt zu voller Erleuchtung, aber noch nicht volle Erleuchtung. Volle Erleuchtung ist, wenn der Geist sieht die Bewegung als illusorisch. Und wenn der Geist sieht die Bewegung als illusorisch, das heißt nicht, dass er sich nicht bewegt, aber die Bewegung verlässt nicht die Natur des Geistes, das nicht dualistisch ist. Beispiel, so wie Form oder Körper und Schatten kann man nicht trennen. Wo es Körper gibt, gibt es Schatten. Genauso der Geist, der sich bewegt, das ist der Geist, was wir immer erfahren. Er verlässt nie die wahre Natur des Geistes, die sich nicht bewegt. Und das ist zu erreichen. Das ist nicht dualistische Verständnis von Meditation. In diese nicht-dualistische Meditation dann, erst muss man sehr arbeiten mit dem Geist, das bewusst sich, dass wenn er mit an Objekt, diese Prozess von Wahrnehmung fängt an mit, wenn man den Geist zu dem Objekt lenkt, wenn man ein Objekt im Geiste macht, das ist Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit in Sanskrit heißt Lenkung des Geistes an Objekt. Das ist Aufmerksamkeit. Mit Aufmerksamkeit fängt an Wahrnehmung. Aber solange Aufmerksamkeit ist nur auf ein konkretes Objekt, dann hat man nicht diese Einheit zwischen wahre Natur des Geistes und Geist, das sich bewegt, das sind nur so wie Körper und Schatten, die sind nicht zu trennen. Und die Praxis ist, in dem Schatten nie den Körper zu verlieren. In den Spiegelungen, in den Bildern im Spiegel, nie diese Materie von dem Spiegel zu verlieren, die es ermöglicht, dass sich die Bilder bewegen. Jetzt diese vier göttliche Verweilungen sind in der Tat ein Mittel dafür, dass man versteht, dass wahre Geist ist nie von Ganze getrennt. Wenn man meditiert, Liebe, Metta, und man hat Versenkung von Metta. Versenkung von Metta ist nicht auf eine Person gerichtet, sondern es einschließt alle Wesen in sich. Und deswegen ist es kann sein, wenn man richtig geschult ist und richtig verstanden hast. Es kann auch Eintritt sein für Verständnis von dieser wahre Natur des Geistes, das von Anfang an bis Ende keine Grenzen kennt. Es war nie mit Grenzen verbunden und wird nie mit Grenzen verbunden sein. Aber die Grenzen entstehen in dem Geiste selbst. Das ist auch Einsicht von eigentlich von Sokrates, wenn man den Platon glaubt. Das Denken ist Erinnerung. Durch Erinnerung wir verstehen, dass das Objekt, mit dem wir verbunden sind, ist schon Objekt von Erinnerung. Wir wissen Glas, jetzt trinke ich Kaffee, ich weiß Glas, aber Glas ist Objekt von Erinnerung. Ich brauche nicht daran zu denken, dass ich Glas habe, aber es ist schon Erinnerung. Also die Objekte, man muss davon bewusst sein, dass die erscheinen mit Bewegung des Geistes, aber Bewegung des Geistes ist nicht die wahre Natur des Geistes. Die wahre Natur des Geistes ermöglicht, dass die Bewegungen kommen zustande und entstehen und vergehen. Und wenn sie entstehen und vergehen häufig, dann wir haben Erinnerung. Und nach der Erinnerung wir dann reagieren. Das heißt nicht, dass es falsch ist. Es heißt nur, dass wir sollen nie die höchste oder erste Wahrheit aus dem Blick fallen lassen. Und erste Wahrheit, höchste Wahrheit ist nicht dualistische Wahrheit. In nicht dualistische Wahrheit schließt in sich selbst die Verständnis von Wahrnehmung und von Empfindungen, die durch Wahrnehmung verursacht sind. Und die Wahrnehmung hat zu tun mit Erinnerung. Ohne Wahrnehmung gibt es keine Erinnerung. Das gibt auch in Theravada-Buddhismus genauso. Wenn wir von etwas Wahrnehmung haben, und wir haben Wahrnehmung von den Sachen, die Konzepte sind, so wie Fisch, so wie Personen, so wie verschiedene Dinge, Tisch und so weiter, Person, Ilona, Carmen, das sind Erinnerungen. Aber die wahre Bewusstsein, so die nicht-dualistische Lehre, die hat keine Formen, die hat keine Namen. Aber die Formen und Namen sind in dieser Realität durch Bewegung geschaffen. Und das soll Objekt von Wissensklarheit sein. Und wenn sie durch Bewegung geschaffen sind, dann, wenn wir die unterscheiden als etwas, was da ist, dann der Geist hat Kontinuität. Und wenn der Geist hat Kontinuität, wenn wir anhaften an Objekte, wir anhaften an Objekte, die erscheinen in Kontinuität des Geistes. Ohne Kontinuität des Geistes gibt es keine Anhaftung. Und wenn es Anhaftung gibt, es ist nicht Anhaftung an Realität, wie es wirklich ist, nicht sein, nicht nicht sein, aber es ist Realität von unseren Konzepten, wie es sein muss. Das heißt nicht, dass wir leben nicht, wenn man in Zen trainiert, und ich habe ein bisschen in Zen trainiert. Wie trainiert man? Wenn man isst, muss man die Stäbchen richtig halten, die Schale richtig halten. Wenn man sich anzieht, muss man richtig anziehen. Wenn man es schlapp macht, nicht richtig macht, das ist auch wunderbar. Es ist nicht, dass man soll nicht machen oder muss machen. Es ist, man soll voll bewusst machen. So geht man über diese fixierte Vorstellung von richtig und nicht richtig. Richtig ist mit Klarbewusstsein. Unrichtig ist ohne Klarbewusstsein. Und Klarbewusstsein von unrichtig machen ist viel wertvoller für die Zen-Tradition oder nicht-dualistische Tradition als gut machen. Deswegen, ich habe diese Erfahrungen erklärt, die ich in Japan gemacht habe. Der Lehrer hat mich zusammen mit einem Bauer, ich Intellektuelle, auch mit einem Bauer, der hat ganz Leben nur sein Hatake, also sein Reisfeld und so. Und er konnte sehr gut als Zen-Mönch muss man immer arbeiten, Gemüse züchten und so weiter. Er konnte das, er machte das automatisch. Er brauchte nicht daran zu denken und einfach, es ging ihm. Dann, ich sollte zusammen mit ihm arbeiten. Ich habe nie sowas mit Rettich und Möhren gearbeitet und gezüchtet und so weiter. Für mich war alles neu und ich mochte das nicht. Und der Lehrer wusste, dass ich das nicht mochte. Deswegen, er hat mich zusammen mit dem Bauer in einer, wir waren immer zusammen, auch haben zusammen gelebt. Man lebt zusammen mit vielen anderen Menschen. Ich war nur mit den Japanern, obwohl ich nicht gut Japanisch konnte. Ich war nur mit den Japanern und dann mit dem Bauer immer zusammenarbeiten. Dann natürlich, ich fühlte mich ziemlich verloren. Dann ich arbeitete mit, ich hatte keine Lust. Und neben mir einer, der arbeitet wie eine Maschine, es geht ihm so gut, denn ich war sozusagen enttäuscht. Was mache ich hier? Ich will nicht mein Rest von meinem Leben diese Rettich pflanzen und die dann man musste auch die Insekten, die Schnecken und so wegschaffen, in Teiche werfen und dann kamen sie gleich am nächsten Tag zurück. Dann immer viel Arbeit. Man braucht nicht diese sie zu töten. Das ist alles organisch. So viel Arbeit und der neben mir, der macht das so schnell und so gut. Und ich frustriert, dann der Lehrer, nimmt sich Zeit und geht, indem ich weiß nicht, warum, er mochte mich. Und dann er sah hinter uns und sah und saß da und bewegte sich nicht und beobachtete, wie es geht. Und dann dann fangen wir an, unruhig zu sein, der Bauer auch, ich auch, warum der Lehrer immer sitzt hinter uns und beobachtet uns sehr, sehr vorsichtig. Und dann, nach lange, lange Zeit, dann kommt er zu dem Bauer, wenn er weiß, dass ich auch dabei bin und dass ich höre sehr gut, was er sagt. Dann erklärt er ihn, macht er sicher, dass ich verstehe sein Japanisch, in ganz nicht komplizierten Japanisch ohne Slang, fragte ihn, bist du ein Zen-Mönch oder bist du ein Bauer? Dann, er war natürlich in Zen genauso wie in Tantra, man verehrt den Lehrer und so. Dann er war sehr irgendwie sehr nervös. Und dann er kam zu mir und hat er mir gezeigt, wie sehr, sehr langsam, wie man sehr bewusst diese mit den Händen, wie man arbeitet, sehr bewusst. Es ist nicht wichtig, dass man schnell macht, aber es ist wichtig, dass man bewusst macht. Auch wenn man nicht richtig macht, ist viel besser, wenn man bewusst ist, dass wenn man richtig macht und nicht bewusst ist, ja. Und das wollte er mir zeigen. Das heißt, dass wenn man nicht dualistische Meditation trainiert, es ist nicht so wichtig wie in Taoismus. Man muss sehr geschickt sein. Wichtig ist, dass man in alle Taten, was man macht, mit Sprache, mit Körper, mit Geist, man wird klar in bewusst in man wird klar bewusst. Und dann Mecha Kucha, chaotischer Zustand. Chaotischer Zustand wird dann sozusagen segnen. Die chaotischen Zustände, ich habe selbst jetzt vor nicht vor langem gelernt, chaotistische Zustände sind sehr, sehr furchtbar für Meditation. Ich habe sozusagen 30 Jahre lang, früher habe ich in Tschechien langsam, langsam durch meine Kurse und durch meine Arbeit an der Uni und so, habe ich langsam, langsam in Tschechien das Zentrum gebaut. Und jetzt habe ich das, weil ich hatte keinen besseren Verwalter und der Thomas Sivok, der war ein Freund von mir und auch hat Finanzen früher für mich gemacht, für alles, für diese Dhammadipa Stiftung. Dann er sagte, er kann einen Rechtsanwalt, der hat eine Stiftung auch Theravada Buddhismus und er hat Erfahrung, er hat früher für die Thai gearbeitet und er kann diese Meditationshalle bauen. Ich habe ein bisschen von jemandem aus Malaysien habe ich mehr Geld bekommen, 60.000 Euro. Das war damals ziemlich viel. Und dann noch dazu das Geld, das ich hatte, gesammelt von meinen Aktivitäten an Universität und so, habe ich gesammelt. Und dann, wir dachten, wir haben genug Geld, um diese Meditationshalle zu bauen. Und Thomas hat gesagt, dieser Mann, er kann das machen sehr billig, indem er eine Stiftung hat, das anerkannt von dem Staat ist. Man braucht 500 Unterschriften oder so. Das ist als religiöse Stiftung von Staat. Das hatte er. Dann, ich war damit einverstanden. Ich konnte ihn nicht. Ich wusste überhaupt nicht, was ist das, Theravada-Gesellschaft und was er ist. Und dann, okay, dann ich habe ihn als Verwalter und dann habe ich mich nicht gekümmert. Dann, diese Meditationshalle sieht schrecklich aus und die Jahre, 2 Jahre sind weg, verlaufen und Meditationshalle ist nicht da oder es sieht sehr, sehr schlecht aus und ich habe ihn zusätzlich noch viel, viel Geld gegeben, das er einkassiert hat. Mindestens 8, 9 Millionen Kronen in Tschechien. Dafür kann man schon wirklich ein wunderbares, fast ein großes Haus bauen, mit alles Komfort und so. Und nichts ist da. Dann habe ich Dolpo Rinpoche gefragt, ob er das nicht übernehmen wollte und mit mir zusammen machen. Dann war er einverstanden. Dann habe ich ihn einfach entlassen. Und Resultat, er hat diese ganze Gelände und alle die Häuser, er hat das für seine Theravada-Gesellschaft, in dem ich unterschrieben habe, er ist verantwortlich für dieses Zentrum. Dann er hat das genommen für die Theravada-Gesellschaft. Jetzt gehört es Theravada-Gesellschaft. Und jetzt habe ich gar nichts und gleichzeitig bin ich krank. Dann wie reagiert ein normaler Mensch? Der Geist läuft wie verrückt. Der Geist läuft wie verrückt und er will nicht aufhören. Was soll ich machen? Jetzt habe ich alles verloren. Die Häuser sind weg, Meditationshalle ist weg, mein Geld ist weg, alles ist weg. Der Geist läuft. Und so bekommt man irgendwie, wenn man in solche Situation ist, dann plötzlich kapiert man, dass das Denken ist illusorisch. Damit man richtig denkt, muss man sich von Denken fernhalten. Nur dann kann man richtig denken. Und man kann sich von Denken nur fernhalten, wenn man Wahrnehmung versteht. Wahrnehmung fängt an mit Aufmerksamkeit auf den Objekt. Wenn Aufmerksamkeit auf den Objekt da ist, ist Wahrnehmung da. In dem Sinne, dass da etwas ist. Und da mit Wahrnehmung fängt an Prozess von Unterscheidung. Aber diese Wahrnehmung ist sehr begrenzt. Man versteht nicht das Ganze, man versteht nur das, was brennt. Und wenn das wirklich brennt, so dass man es muss loslassen, dann versteht man, dass das Denken eigentlich illusorisch ist. Der wahre Geist braucht nicht zu denken, damit er weiß. Und das ist Einsicht. Aber paradoxisch, diese Einsicht kommt, wenn man denkt und will man den denken, weil Denken ist wirklich lästig. Besonders in der Situation, wo man sozusagen plötzlich alles ist, ach du lieber Augustin, alles ist weg. Das Lied habe ich gelernt als Kind. Ach du lieber Augustin, alles ist. Wie ist das? Alles ist hin. Und wenn alles ist hin, eigentlich, wenn man versteht, dieses ist, wenn man darüber denkt, über diese Situation, man kann sehr leicht zur Einsicht kommen. Deswegen in der Zen-Tradition, man arbeitet sehr viel mit extremen Situationen. Der Lehrer ist sehr, sehr ernst. Und plötzlich fängt er an zu lachen wie ein Verrückter, ne? Und sich und zu tanzen und so weiter. So es kann heutzutage auch noch geschehen, aber es ist sehr rar. Heutzutage, wir sind so viel mit rationellem Denken, verbunden und wie wir denken immer daran, wie die Sachen sein sollen, wie sie nicht sein sollen. Und Zen-Training ist eigentlich auf das basiert, wie man richtig ist, wie man richtig sich bekleidet, wie man richtig Zeremonien macht, wie man richtig so, dass man nicht den Kollektiv stört. Man lebt immer im Kollektiv. In China ist immer dieses kollektives Leben ist sehr betont als Teil von Training von dem Mönch, ist immer im Kollektiv. Meditation auch in Kollektiv, Arbeit auch in Kollektiv. Man immer ist mit Kollektiv verbunden. Und wichtig ist, dass man nicht den Kollektiv stört, man lebt sich ein in das kollektive Leben. Das ist ein Anfang. Und dann kann man eventuell auch alleine üben oder zu anderen Lehren kommen. Aber Anfang von Training ist, dass man sich in Kollektiv einlebt, und einfach sich selbst vergisst im Namen von dem Kollektiv. Und in der tibetanischen Tradition ist ein bisschen anders. Aber auch diese Einleben in dem Kollektiv, diese Sangha ist eine Familie und man ist völlig auf so ist abhängig von Sangha, so wie man ist abhängig von Familie, ist abhängig von dem Lehrer, so man ist abhängig von der Mutter oder Vater. So ist die Einstellung, das eigentlich sehr chinesisch ist, sehr konfuzianisch ist. Chinesischer Buddhismus ist immer mit Konfuzianismus und Taoismus verbunden. So, diese Ideen sind sehr tief. Dass es gibt Kollektiv, man lebt im Rahmen und Kollektiv und man soll sich selbst vergessen und immer in Einklang mit dem, was Kollektiv macht. Und das ist sozusagen Eintritt in der Meditation, so wie es heutzutage in Japan, Korea, China geübt wird. So, aber dann auch gibt es immer Platz, heutzutage weniger als früher, aber wenn Sie Zen-Tradition studieren, es ist immer immer eine, im Rahmen von Zen lernt man von diesen verrückten Zen. Verrückte Zen ist ein Teil von Zen, genauso wie verrückte Tantra ist ein Teil von Tantra. Es lässt sich nicht trennen. Aber verrückte Zen hat ein bisschen anderen Geschmack als verrückte Tantra. Verrückte Zen in China waren immer diese Trennung von Sangha und Lai war nicht so wie in Theravada betont, aber es wird immer, wenn man Mönch wird, die Regeln sind ganz anderes, wenn man Laie wird, die Regeln sind auch ganz anderes und man muss sich nach den Regeln halten. In Tantra dann, das ist die Tradition von Mahasiddhas, die Regeln sind, um sie verstehen mit nicht-dualistischen Einstellungen. Die sind da, die Regeln, aber die sind da, damit man sie bewusst sozusagen bricht. Und das ist eigentlich nicht dualistische Tradition. In Zen auch, die Regeln sind da, sehr wichtig, aber man lernt heutzutage meistens von Büchern und von Geschichten nicht so viel direkt von den Lehren. Indem man Lehren, die Regeln lernt, man lernt auch, wie man sie auf verrückte Weise brechen kann, um zu zeigen, dass Freiheit ist nicht in den Regeln. Aber Regeln sind Mittel, um Freiheit zu erreichen. Aber Freiheit ist nicht in den Regeln. Und das ist Teil von nicht-dualistischer Meditation. Regeln sind da, Regeln sind sehr wichtig, aber die Regeln sind da, um die Freiheit zu erleben, die deine Regeln hat. Jetzt die Meditation über die Brahma-Viharas und die Schritt nach Schritt, wie man sie lernt, auch eigentlich, damit man richtig diese Meditation lernt, muss man Schritt nach Schritt lernen, wie man über sich selbst meditiert, wie einem, und dann, wie man auf eine bestimmte Wesen meditiert, dann auch verschiedene Kategorien von Wesen. Diese Kategorien von Wesen sind da, damit man sie überschreitet und bricht. Die Kategorien von Wesen ist Erzeugnis von dem kleinen Geist. Und der große Geist ist der Geist, dass diese Kategorien von nicht nur von Wesen, aber von allen Sachen bricht. Die Sachen haben keine bestimmte Kategorien. Aber der Geist, dass sich das anhaftet, er anhaftet an Kategorien, er anhaftet nicht an Realität. An Realität kann man nicht anhaften. Und deswegen ist dieses Training in Brahma-Viharas sehr wichtig. Erst meditiert man über sich selbst in Metta, dann über die Personen, die lieb sind, die Personen, die nicht, wir betrachten nicht als lieb und auch nicht als, nicht aus Feinde oder aus jemand, das Objekt von Abneigung ist. Und dann die Personen, die man als Objekte von Abneigung, indem sie etwas Unangenehmes für uns oder für unsere Familie oder für unsere Nation oder was immer gemacht haben. Und dann überschreiten wir diese Kategorien, indem wir das bewusst das Objekt erweitern. Erweitern in alle Richtungen, und brechen die Kategorien von verschiedenen Sorten von Wesen. Erst die nur lieb sind und nicht lieb oder neutral sind, und dann auch die Wesen, die heilig sind und die nicht heilig sind, die Wesen, die weiblichen und die männlichen und die Wesen in verschiedenen Formen von Existenz, also die Götter, die Menschen, die Tiere und die hungrige Geister und die Wesen in verschiedenen Zuständen von Hölle. Alle diese Unterschiede bricht man in 10 Richtungen und dann übt man reine Metta, reine Mitgefühl, reine Freude und reine Entsagung. Und das ist sozusagen diese Übung, indem es richtig erklärt wird. So wird es auch erklärt zu großen Teil in Theravada-Schriften, aber noch viel sagen wir auf viel geschickter Weise in Mahayana-Schriften, so wie die Schriften von Maitreya. Dann diese Übung von göttlichen Verweilungen, dann man bewusst bricht die Kategorien, die unsere Geist an Realität binden. Aber ohne Kategorien, wir können auch nicht leben. Aber nicht sich in den Kategorien fassen lassen. Das ist Zen. Also auf eine Weise lernt man mit den Kategorien zu leben und auf andere Weise lernt man in den Kategorien Freiheit zu finden. Und diese Freiheit ist das, was Bündnis an Kategorien bricht und transzendiert. Und dann hat man Zugang zu dieser wahren Natur des Geistes, das sich an nichts bindet. Nicht nur an nichts gegenüber Personen, aber an nichts auch gegenüber Sachen. Deswegen die tantrischen Lehre und die Zen-Lehre, diese Leerheit von nicht nur von Personen, aber besonders von Dingen, manifestieren auf verschiedenen sehr geschickten Weisen, indem sie Schuhe auf Kopf setzen, indem sie machen Sachen, die lächerlich sind, damit sie zeigen, wie lächerlich ist dieser Geist, der sich an Kategorien bindet. So, sie machen Sachen, die verrückt sind für den normalen Geist, aber sie machen das, damit sie lernen, die Schüler, dass sie sich nicht an die Kategorien binden. Und jetzt diese Training in Brahma-Viharas ernährt uns diese Training, indem es auch mit Brechen von Kategorien verbunden ist. Man kommt nicht in Samadhi von Liebe hinein, bevor man die Kategorien von verschiedenen Wesen gebrochen hat und dadurch auch die begrenzte Wahrnehmung der Liebe. Und wenn man diese begrenzte Wahrnehmung der Liebe gebrochen hat, dann hat man Einzug zu besseren Beziehungen, auch mit dem Wesen, mit denen man lebt, Familie, Partner, Kinder. Die alle Beziehungen werden anderes, wenn sie mit dieser Freiheit von wahren Geist verbunden sind. So habe ich viel über Theorien heute wieder gelernt. Dann nächste Woche vielleicht lernen wir über diese verschiedenen Kategorien von Leben, von Wesen und wie man sie bricht, systematisch. In Praxis von Samadhi der Liebe, ja? Ist das gut? Nächste Woche ist schwierig das ist Zoom, das ist Chö-Praxis um 18 Uhr. Was ist das? Das ist Chö-Praxis ist um Na, 18 dann Uhr. machen wir nach 2 Wochen. Sehr Ja, gut. am 21. dann. Am 21. Okay. Na gut, dann nächste Woche machen wir nicht. Am 21. machen wir weiter. Und ihr kommt nach Tschechien, ne? Hab ich. Monika hat mir gesagt, soll sogar eine große Gruppe soll kommen. Genau, wir kommen ab dem 8., also Donnerstag abends, werden wahrscheinlich die meisten anreisen. Und dann 8. August. August. 8. August. Okay, da sind wir wieder zurück aus Norwegen. Wir Mit Monika, wir fliegen nach Norwegen zu Yoga-Festival, bin ich eingeladen. Ich soll dort auch ein bisschen lehren. Und dann wir kommen zurück, ich glaube, am 4. August oder 5. August. Monika hat das irgendwo. Dann am 6. August habe ich was Dringendes und dann am 8. August bin ich da. Und wahrscheinlich kommen dann die Eltern von Monika, aber das stört nicht, ne? Die bleiben dann im A und in B und C gibt es genug Platz. Und jetzt wir auch Monika und hoffentlich auch die anderen helfen. Wir auch bringen Haus oder diese Hütte D. Da können auch Leute übernachten und wenn jemand Interesse hat an individuelle Retreat, dort ist ideal. Man ist sozusagen getrennt und wir wollen da die Arbeiter und besonders die psychisch Kranken, die da tätig wurden und gewohnt haben, die haben das demoliert. Und jetzt bringen wir das wieder in Ordnung. Das Wasser da wird und wird gereinigt und Elektrizität da wird. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Ort auch. Und wenn es geht, so haben wir auch mit Dolpo Tulku gesprochen, dann in Zukunft, wir können dort ein Haus für Dolpo Tulku bauen. Vorausgesetzt, dass diese Baubüro oder wie immer es heißt, es erlaubt. Aber es sollte klappen, glaube ich. Diese Gelände, auf dem es gebaut wird, soll nicht viel größer sein. Es kann ein klein bisschen größer sein, aber es kann zwei Stöcke oder sogar drei Stöcke haben und dann wird es schon sehr gut, dass Dolpo Tulku dort Bleibe findet, wenn er nach Tschechien kommt. Und solange es nicht da ist, dann er bleibt in B in VIP-Raum. So haben wir das. So wie früher der Sakya, Terzin und so weiter. Die alle bleiben in B. B, das Raum mit Toilette und Dusche ist eigentlich okay, und isoliert auch. Ja, Und ist ein wunderschöner Raum. ja, und solange das Haus von Dolpo Tulku nicht fertig ist, dann er kann dort bleiben, wenn er kommt. Aber wir, wenn ihr kommt, wir können uns wieder der ansehen, wenn Wolfgang, wer ist Architekt? Der Wolfgang, ne? Nee, der Dieter war der Architekt. Dann er kann sich das ansehen und wir können das irgendwie umbauen, und besser machen. Er kann das mit Thomas besprechen. Und wenn wir Plan haben, dann wir können das zu Baubüro bringen, in Turnus für Genehmigung. Dann nächstes Mal, wir können das besprechen alles. Ja? Ja. Haus D ist auch sehr schöne Lage und jetzt Leute helfen ein bisschen, dass wieder dort ein bisschen zivilisiert machen. Es ist alles übergewachsen, die Büsche da und so. Wenn man das reinigt, dann wird es sehr, sehr schön sein. Und von dem Haus D hat man dann Überblick über das ganze Tal und die Felsen da und Alles sieht man sehr, sehr klar. Das ist sehr guter Ort eigentlich. Sehr gute Vibrationen. Leider vandalisiert, aber wir bringen das in Ordnung. Okay. Dann gibt es irgendwelche Fragen noch? Ja, der Wolfgang hat noch eine Frage geschrieben. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Yogacara und Madhyamika? Ja, in Madhyamika ist mittlerer Weg und der mittlere Weg heißt, dass nicht wirklich existiert. Alles, was durch Bedingungen entsteht, nicht wirklich entsteht. Das ist Madhyamika. Jetzt in Yogacara, damit wir die wahrheitsgemäß die Realität erfahren, wir brauchen eine Grundlage für die Realität. Und diese Grundlage ist Geist. Ohne Geist kann man nicht Realität verstehen. Also um Realität zu verstehen, nicht dualistische Realität, dualistische Realität, was immer, man braucht eine Grundlage und diese Grundlage ist Geist. Andere Grundlage gibt es nicht. Und alles, was passiert in dem Geiste, eigentlich passiert in der Realität, weil es keine andere Realität als Geist gibt. Heutzutage allmählich Wissenschaft kommt sehr nahe zu dieser Betrachtung. Im Buddhismus, wir glauben nicht an Gott, Schaffer, aber jemand, es gibt doch Schaffung, gibt es, das kann man nie verneigen. Und dieser Schaffer kommt nicht von dem Gott, sondern von dem Geist. Wenn man Geist versteht, versteht man alles. Wenn man Geist nicht versteht, versteht man nichts. Und Geist ist in seiner Natur, ist nicht dualistisch. Dualismus kommt von Nichtwissen. Und Nichtwissen ist Mangel an Wissensklarheit in dieser Tradition. Durch Mangel an Wissensklarheit versteht man nicht, dass diese Natur des Geistes ist Leerheit. Deswegen, damit man die Realität wahrheitsgemäß erfahren, muss man diese Existenz des Geistes zugeben als Voraussetzung für Realität. Ohne Geist gibt es keine Realität. Das ist Yogacara. Dann die Realität des Geistes ist etwas, das man als Grundlage für alle Unterscheidungen nimmt in Yogacara, in Chittamatata. Ja, das ist einfache Erklärung, aber wir können auch zu mehr detaillierter Erklärung kommen. Yogacara, im Gegensatz zu Madhyamika glaubt an das Geist ist Parinama, Prozess von Parinama. Erste Vers von Vasubandhu. Über 30 Verse von Geist ist, weil wir haben Gewohnheit, Upachara, von ich in Sachen und ich in Personen. Der Geist wird transformiert, Parinama, und es gibt Parinama, es gibt drei. Alaya, dann Manas Unvijñana. Das sind Prozess von Parinama, und Prozess von Parinama des Geistes ist die Welt. Okay, dann nächstes Mal. Wir können jetzt machen wir Schluss, weil dieses Thema kann man viel, viel mehr reden. In Yogacara, dann wir unterscheiden verschiedene Sorten des Geistes, damit man den Geist versteht als Grundlage für Realität. Ohne diese Grundlage, wieder so meint Yogacara, es gibt Neigung zu Nihilismus, und diese Neigung zu Nihilismus muss überwunden werden. Viele haben die Lehre von Nagarjuna als Nihilismus verstanden und als Nihilismus kritisiert. Um das zu vermeiden, dann die Lehre von Yogacara. Okay, dann bis nächste Mal, nach 2 Wochen, und schönen Abend noch, und bald auf Wiedersehen. Und wenn ihr Interesse habt, über diese englische Unterricht, dass ich mal über Unterricht auf Englisch, über das Buch, das ich übersetzt habe, dann Sie können jeden Sonntag von 2:30 Uhr bis 4 Uhr, dann hören meine Vorträge und die frühere Vorträge. Ich hatte schon mehr, ich glaube schon 7 oder so, aber immerhin, wir sind am Anfang von dem Buch. Dann Sie können das auf meiner Webseite wahrscheinlich finden. Jemand, der macht meine Webseite, ich glaube, er hat das dort auch wie sagt man, publiziert oder sowas. Okay. Dann Yuen yi zi gong de bu ji yi jie, wo de li zhong shen, jie kong chen fo dao. Möge Verdienst von dieser Praxis heute sich an alle Wesen verbreiten, damit wir den Zustand von Perfektion erreichen können. Romi to bo. Guten Abend, gute Nacht, und wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Okay? Ja, vielen Dank. Bitte, bitte.